Das Denkmal über die Verdienste der Heroischen Jugend wurde im Baekdusan-Kraftwerk der Heroischen Jugend, Symbol des jugendstarken Staates, errichtet. Das Denkmal überliefert der Nachwelt die Heldentaten der Schöpfer des Geistes der Heroischen Jugend in Baekdusan. Die Enthüllungsfeier fand am 29. Dezember statt. Daran nahmen die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Jugendverbandes, die Mitglieder der Baustoßtruppen und die Werktätigen des Kreises Baekdusan teil.